1. Der Prophet Elijah rief einen der Propheten Junger und befahl ihm, Gert dich, nimm dies Olflash mit und gehör nach Ramoth in Gilead. 2. Dort angekommen, such Jehu, den Sohn Josaphats und Enkel Nimsis. Wenn du in gefundenest, ruf in aus der mit seiner Kameraden heraus und führen in ein inner Zimmer. 3. Nimm dann die Olflash, gies sie über sein Haupt und sprich, so spricht Yahweh, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Dann erkoffne die Tür und fliehe am Versuglich. 4. Der Jung Diener des Propheten befolgt die Anweisung und begab sich nach Ramoth in Gilead. 5. Als ankam, sassen die Hauptlut des Heers Beisamen. A sprach ich habe dir etwas zu sagen, Hauptmann. Jade fragte, wem von uns allen? A antwortet, dir, Hauptmann. 6. Jehe erhob sich und ging ins Haus. Der Diener goss ihm das all aufs Haupt und sprach zu ihm, so spricht Yahweh, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk Yahwehs, über Israel, gesalbt. 7. Du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, ausrotten, damit ich das Blut meiner Nektar, der Propheten und das Blut aller Nektar Yahwehs und Eisbel rasch. 8. J. Das gesamte Haus Ahabs soll umkommen, und ich werde von Ahab jeden mannlichen Nachkommen in Israel ausrotten, so will unmundig als auch mundig. 9. Ich werde das Haus Ahabs dem Haus Jerobeams, des Sohns Nebats, und dem Haus Beses, des Sohns Ahiers, gleichmaken. 10. Eisbel aber sollen die Hand auf dem Feld von Jezreel fressen, und niemand soll sie begraben. Danakofni de Dina die Tur und flow. 11. Als Jebezu den Dianen Saints Hern Hinorskum, fragten sie in, ist als in Ordnung. Warum ist diese Verruchtzu dir gekommen? Antwortet ihnen, kennt J den Mann und sein Vorhaben. 12. Sie riefen, das sind Ausflucht. Sages uns doch. Da antwortet so und so hat zu mir gesprochen. Namlich, so spricht Yahweh, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. 13. Daraufhin nahmen sie eilig Jedesein gewand, legten es unterin auf die Blossenstufen, bliesen in die Posaun und riefen, J ist König geworden. 14. So initiate Jehu, der Sohn Josaphats und Enkel Nimsis, ein Verschworen gegen Joram. Joram hat Jedok mit ganz Israel in Ramoth Gilead wash gegen Hasael, den König von Aram, geholten. 15. König Joram war Jedok nach Jezreel zurückgekehrt, im sich von den Wunden heilen zu lassen, die im die Aramer im Kampf gegen Hasael zugefügt hatten. Jehu befahl, wenn es juk Janim ist, lass niemand den aus der Stadt entkommen, de die Nachricht nach Jezreel bringen konnte. 16. Anschließend bestieg Jate seinen Wagen und fu nach Jezreel, den dort lag Joram, König Ahasja von Judah war ebenfalls dorthin gekommen, M. Joram zu besuchen. 17. Der Wachter stand auf dem Turm in Jezreel. Als Jehus Trupp heranahen sah, meldet eich sehe ein Skar von Mannen. Joram befahl daraufhin, hol einen Reiter und schick in ihnen entgegen, damit fragt, kommt in friedlicher Absicht. 18. Der Reiter riet ihnen entgegen und fragte, so las der König fragen, kommt in friedlicher Absicht. Jade antwortet, was get das ditchen? Lenkam und folge mir. Der Wachter meldet dies und sprach, der Boot ist bei ihnen angekommen und kommt nicht zurück. 19. Da St. Joram einen zweiten Reiter ab. Als dieser bei ihnen ankam, fragt so las der König fragen, kommt in friedlicher Absicht. Jade antwortet, was get das ditchen? Lenkam und folge mir. 20. Der Wachter meldet dies und sprach, ist bis zu ihnen gelangt und kommt nicht zurück. Die Fahrweise gleich der Jehes, des Sohns Nimsis, den erfahrt, als aber rasend wer. 21. Joram befahl daraufhin, seinen Wagen anzuspannen. König Joram von Israel und König Ahasja von Judah führen, Jedda in seinem Wagen, Jehu entgegen und trafen in auf dem Grundstück Naboth des Jezreelites. 22. Als Joram Jehu erblickt, fragt kommst du in friedlicher Absicht, Jehu? Antwortet, was für ein friedlich Absicht Karnis geben, solange die Hure und die Endlosen Zauberien Dana Mutter Eisbel Andorn. 23. Da Wendit Jorum Seinen Wagen zur Flutschtend Riefer Hascher zu, Verit, a Hascher. 24. Aber Jade Spanti Seinen Bogen und Schoss Jorum in den Rücken, so dass der File Sein her as Dirchbort und in Seinen Wagen zu Samenbrack. 25. J.S. Brach zu Seinem Ritter Bidker, Nimin und Werf in Auf das Grundstück Nebuths des Jesri Leiters, den Erinnery Ditch, why were bade miteinander hinter Seinem Vatera hab her Furen, als Jahwe Diocese Atile Uber in Verken Diet. 26. Warlick, das Blut Nebuths und Seiner Son Habe ICH Gesten Gesehen, Spricht Jahwe, und ICH were dir auf diesem Grundstück Virgilton, Spricht Jahwe. Nimin nun und Werf in Auf das Grundstück, Gemus dem wert Jahwe's. 27. Als Koniger Hascher von Judah die so, Flower in Richtung des Gartenhauses. Jehe verfolgten und befahl, Orchin. Schießt in Nieder. Sie schossen in Seinem Wagen und der Steige von Ger, die bei Jiblin liegt. A flow weiter nach Megiddo und starb dort. 28. Der Rorfin hoben insane Diener auf den Wagen und Brachten in nach Jerusalem, wo Sie in Insane Grabstadt bei Seinen Vatten in der Stad Davids Begruben. 29. A Hascher war im Elften Jahr der Herrschaft Jorums, des Sohns Ahabs, König über Judah geworden. 30. J. Galanknack Jesreel. Sobald Eisbald von Erfer, schminkte Sie ihr Organleider, schmuckte Haupt und blickte ausdem Fenster. 31. Als Jade Zumtor hearing kam, Reef Sie, Gettes dir gut, Simri, du morde deines Hirn. 32. A blickte zum Fenster hin off and Reef, Where ist auf meiner Seat, where? Der Rorf hin schautens way oder dree Kamera zu im heraus. 33. A befall, stirst Sie hinab. And Sie stirsten Sie hinunter, so dass die Wanden die Förder von ihrem Blut bespritzt werden und die Förder Sie zertrampelten. 34. Danach ging Jade hinien, Assen trank. Anschließen befahler, kommet uk um dies verfluchten bestattet Sie, denn Sie ist ein Königsdoktor. 35. Als Sie jedoch Jin Sie zu bestatten, fan den Sie nichts von außer dem Schadel, den Fassen und den Flatschen handen. 36. Sie kurten Zurück und berichteten es ihm. Erklart der Rorfin, so erfüllt sich Jeans wert Jahwe's, das Dirch seinen Diener, den Thisbiter Elia, gesprochen hat, auf dem Feld von Jesreel sollen die Hund das Fleisch Eisbels fressen. 37. And Eisbels Leichnam soll auf dem Feld von Jesreel dem Mist auf dem Acker gleichen, so dass man nicht sagen kann, das ist Eisbel.